words. You add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Ich würde gerne diese Loot-Verteilung einmal bitte erläutert kriegen. Loot-Verteilung ist so, droppt etwas für dich und für dich ist es eine, ein besseres Item, dann ist es dein Item. Ist es für dich kein besseres Item und ist es auch handelbar, weil es kein Bonus-Loot ist oder weil es nicht höher ist als das, also wenn es im Blau draufsteht, du kannst es handeln, dann wird zu dem Zeitpunkt, wo der Raid-Lead sagt, bitte einmal posten, was ihr nicht brauchtet, wird es gepostet. Dann fangen wir oben an und es wird ein Item vorgelesen, wer es gerne haben möchte, würfelt. Der höchstwürfende kriegt es allerdings. Je mehr Raids jemand in der Gilde gemacht hat, umso höher ist auch sein Lootrecht. Kleines Beispiel, der NKC möchte ein Item haben und du auch. Er wird es gewinnen. Er wird es mit einer 1 gewinnen, auch wenn du nur 100 würfelst, weil er hat schon mehr Raids in der Gilde gemacht. Je länger man dabei ist, desto höher das Lootrecht. Ähnlich wie DKP, nur mit Zeit. Ja, es soll einen einfach davor schützen, dass Leute mitgehen, so wie wir das, wir hatten vor Weihnachten hatten wir noch ein Raid, da war ein Joelinchen dabei und wir brauchten die Sachen nicht, wir sind das letzte Mal in der NHC gelaufen und die hat 5 Items gekriegt und hat sich danach verpisst, das ist einfach so eine Nummer, die ist nach Kacke und deswegen, da wollen wir uns ein bisschen verschützen, dass erstmal die Leute, die sowieso immer mitgehen, den Loot kriegen, bei dem, was für einen selber droppt, was für einen ja sowieso eine Verbesserung ist, das behält man ja eh, von daher. Ist das auch nicht so ein großer Einschnitt. Ab wie viel Raids ungefähr hat man sein Soll erreicht? Also es gibt kein Soll, es bleibt dabei. Ob einer jetzt 100 Raids hat, hat er Vorsprung vor dem 99. Hat einer 200, hat er Vorsprung vor dem 199. Es ist tatsächlich dann so. Leute, wollen wir es probieren? Wollen wir das probieren? Ja, ja. Nein, ich meine, wollen wir das probieren? Gebt mir schnell eine Antwort. Sagt ja, ich bin heute richtig geil drauf, oder wenn nicht, wenn nur einer sagt, bin ich geil drauf, brauchen wir es nicht machen. Ja. Kalfnein, da drübt Diaz, Enkasee, Fischkorb, Holy, nee, nur die 5 Heiler, bitte alle auf DD. For the Tank, auf DD. Alle Heiler, erst jetzt DD, alle. Alle, die Heiler oder Tank sind, außer Valerie, Holy, Layla und Skox, gehen jetzt auf DD. Keiner geht rüber. HT. Ersten Trank, zweiten Trank muss liegen. Liegt da nicht, müssen wir anders spielen. Was ist das Problem, Leute, da drüben? Zweimal ist der Buff ruhig gekommen. Einmal reicht schon, damit es ein Vibe ist. Es darf kein einziges Mal passieren. Da drüben sind 4 Leute in der ersten Gruppe, die das alleine können müssen. Es ist sogar ein Heiler dabei. Es ist jemand dabei, der aber zusätzlich auch unterbrechen können müsste. Ohne Scheiß, habt ihr diese Taktik noch nie in eurem Leben gespielt? Wisst ihr nicht, wie man unterbricht? Und wie man sich auch abspricht, dass man den Mund aufmacht und sagt, ab, wo bleibt das? Ich bin nicht das Kindermädchen, dafür bin ich nicht mehr da. Dieser Content ist outdated. Da geht man rein, da geht man rüber, da unterbricht man und fertig ist der Boss. Also wo ist das Problem? Nicht vorbereitet? Warum schickt man nicht einfach Leute rüber, die alle wie ich einen Massenstun haben? Ich meine, ich habe da jetzt eben Kick reingehauen, Massenkick. Dann kam der Wind, dann hat der Paladin nochmal gekickt, der andere Paladin. Aber da standen insgesamt noch 5-6 Ads und der Heiler macht einfach keinen Schaden auf die Ads und es kommt zu wenig DPS rüber. Da casten die halt 5-mal und so schnell können die auch nicht kicken beim Wind. Ich bin jetzt Destro gegangen, hatte gerade auch mal auf Blackmore loggen, MHJ, Apex bitte raus, dankeschön. Yep. Wer ab jetzt nicht vernünftig kickt, fliegt, inklusive aus Gilde. Einfach mal lernen, seinen Chart zu beherrschen. Ich habe den Scheiß da drüben schon gemacht, habe ich den Leuten dermaßen den Arsch gerettet, weil ich ein Gewitter habe, weil ich einzelkicken kann und weil ich noch mein Totem stellen kann. Und ich denke, es ist jetzt jedem klar geworden, scheißegal, wie viel Damage ein Apex fährt und ob das schon Mythic Raiden war, für mich ist er einer der schlechtesten Spieler der Welt, wenn er sich mit so einer Scheiße, die er gerade im Schlachtzug gepostet hat, brüsten möchte. Da geht er niemals in seinem Leben irgendeinen Raid, der irgendwas reißen würde, mit. Wer das gelesen hat, nimmt sowas nicht mit. Das ist für uns Abschaum, Schrott, Stück Dreck. Ich schmeiß mir den Scheiß auch ein. Hast du eigentlich ein kleiner Schnurrbart so vorne dran? Unser deutsches Volk siegt! Du hörst dich ja, aber du eine zu große Arschwurzel. Noch irgendjemand, der meint, er müsste in ein Raid unvorbereitet reingehen, kann sich direkt verziehen. Direkt jetzt. Geh Quit eingeben und hier rausgehen. Komm mal. Und der Zitler darf sich nicht bezeichnen. Nee, das geht echt nicht. Jemand, der einen als Hitler bezeichnet, müsste man mal für ein paar Sekunden eine Gaskammer schicken und nicht verraten, ob das echtes Gas ist oder falsches Gas, was reinkommt. Danach wird er nie wieder seine Fresse so weit aufreißen. Nee, das geht echt nicht. Und heil Klimperkutte. So, wer meinte vorhin was mit Klimperkutte? Muss ich jetzt allen Ernstes tatsächlich MHJ bitten, sein Video zurückzufahren oder selber gucken gehen, wer wann das hier gepostet hat oder gesagt hat? Was geht's denn? Es geht um Klimperkutte. Der kleine Hurensohn, der zusammen mit Maximilian Leute bedroht, sie umzubringen im Real Life. Was? Ja. Und liebe Raid-Leads, ihr solltet normalerweise Striche dafür verteilen. Gotcha wäre schön, wenn auf diesem Teamspeak wäre, nicht auf dem anderen. Der Sperrfall. Auch Discord und so weiter. Schöne Grüße an Klimperkutte, muss nicht sein. Paragraf StGB 201, Streamen vom Teamspeak etc. eh verboten. Gibt genügend Leute, die eine Anzeige deswegen machen, wenn es rauskommt. Einfach sein lassen. Wirklich. Ich möchte mich dafür noch entschuldigen, vorhin aus dem Raid gegangen zu sein, aber ich hatte vorhin dem Inkasi schon gesagt gehabt, dass das passieren kann und ich habe das dann auch gemacht, weil es den einen oder anderen doch gibt, der irgendwie Stunk machen wollte. Das hat man vorhin so ein bisschen gehört und dann habe ich gedacht, dann gehe ich lieber aus dem Raid raus, dann habt ihr einen ruhigen Raid und habt Spaß, anstatt wenn ich dabei bin.